Ja, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist, was für ein Tag ist denn eigentlich heute? Heute ist Freitag, oder? Freitag der 19. Wir sind vorne drum. Wir sind Mai. Genau, 19. Mai, vorne drum. Vorne drum ist es ziemlich kalt, ja. Weil draußen so schönes Wetter ist, aber wir mussten uns hier wärmer anziehen, weil irgendwie die Heizung aus ist natürlich, ja. Aber eben die Wärme noch nicht bis in die ins Gemäuer vorgedrungen genau. ist. Genau, und dementsprechend sitzen wir doch etwas dick bepackt da und ja, werden heute ein paar Sachen konsumieren. Wir bleiben beim Thema Polen. Ja, heute mal kein Alkohol. Ja, und auch kein Senf. Letztes Mal hatten wir ja Senf, aber da haben wir Alkohol dazu getrunken. Ja. Diesmal nicht, das ist noch zu früh am Nachmittag, wir sind heute ziemlich früh zusammengekommen. Und wir sprechen über Kartoffelchips genau. aus Polen. Wir haben aus Polen Kartoffelchips mitgebracht. Haben hier 5 polnische Sorten, da werden wir gleich noch was dazu sagen, ja. wer dahinter steht. Und zum Vergleich, 2 vom Marktführer, die haben auch aus Polen mitgebracht, aber die sind halt vom Marktführer, also gar nicht polnisch, da ist auch wenig polnische Beschriftung drauf, sondern ist gleich schon alle möglichen Sprachen, doch polnisch als erstes, estnisch, litauisch, also das ist halt für gesagt ungarisch, tschechisch, Slowakisch, Kroatisch und Slowenisch. Also wir haben das ist praktisch das Osteuropa-Segment des Marktführers. Genau. Interessant ist, also Fett wird man heute konsumieren und ungesunde Stoffe gibt es verschiedene Zucker Zusätze. Vielleicht auch. Zucker bestimmt auch, genau. Ja. Also daher schon mal die Warnung. Ja, es gibt halt in Polen, also die Polen essen generell gerne Chips, muss man vielleicht mal so sagen. Schon, glaube ich, auch. Nur die Auswahl ist halt in Polen viel größer. Das werden wir gleich noch sehen. Genau. Ja. Und ich glaube, ich habe mal Statistiker mal bemüht und mal geguckt, was ist denn die beliebteste Chips-Sorte, also Geschmacksrichtung in Deutschland. Glaube ich, das findet man überall als Paprika. Mhm. Dann geht es in die Sorte Ungarisch, was ja auch so ein Stück weit Paprika verwandt ist. Dann kommt das Thema Sour Cream and Onion, dann Original, im Prinzip gesalzene, dann diverse Käsesorten, dann wird es erst scharf, dann Sweet Chili, Barbecue, Orientalisch, Bacon, Sea Salt, dann verschiedene Kräuter, Rosmarin, Dill, Petersilie, also Dill ist auch erwähnt, aha. Currywurst, Honigsenf, Ketchup, Balsamico, beziehungsweise Vinegar, Black Pepper, Naturell. Mhm. Und dann sonstige. Also, ja, aber ich wundere, dass eigentlich den Dill-Chips bisher nur in Polen, ja, in Deutschland. Genau. Dass man die ja auch konsumiert, ist mir jetzt wirklich neu. Also habe ich wirklich noch nicht gesehen. Und dann muss man natürlich auch sagen, aber du weißt doch was über Paprika sagen. Genau, Paprika ist mit 58%, also deutlich, der überwiegt. Also ist auch meine Wahrnehmung, ist, wenn ich in einen Supermarkt gehe hier in Deutschland und gucke durch das Chipsregal, ist doch Paprika und Paprika-Varianten in etwas süß, milder, doch meiner Meinung nach die dominantesten Sorten, die ich da dort finde. Ja, ja, nö, das ist sicherlich so, aber insgesamt, halt, wenn man hier so ein Chipsregal sieht, dann sind da inzwischen natürlich auch schon viele Sorten, aber eben nicht so viele wie in Polen. Mhm. Das ist schon also ganz viele. Und das Erstaunliche ist, also gerade solche, die man in Deutschland vielleicht nicht kriegt, also da stand jetzt Dill, aber Dill habe ich in Deutschland nicht gesehen, die man in Deutschland nicht bekommt, die gibt es halt in Polen von einem polnischen Brand, der aber, wie du herausgefunden hast. Genau, zu einer großen deutschen Brand gehört. Und zwar zu einer der größten Hersteller von so Snackartikeln. Das ist die Firma Lorenz Balsen, heißen die mittlerweile ja. Also genau, der polnische Ableger heißt Lorenz, Lorenz Snack World. Also auch in Deutschland mittlerweile firmieren die offiziell unter diesem Namen. Das heißt quasi, das ist das, die Firma, die sich hinter den Chips verbirgt, die wir im Polen. Ja, aber warum machen sie dann nicht, ich meine, das wird ja wahrscheinlich irgendwo so auch zentral hergestellt, müssen wir mal drauf gucken auf die Packung. Warum machen sie dann dieses Angebot in Deutschland nicht? Ja, aber ich glaube, es ist bestimmt zielgruppengerecht. Ich habe mal geguckt so durch das Internet, ich habe auch einige Statistiken verlinkt bei uns in den Shownotes drin, was so in Deutschland am beliebtesten Chips ist und was für Studien es dazu gibt. Da gibt es sehr, sehr viel. Mhm. Aber scheinbar ist so das Chipsland, also oder die Chipsgewohnheiten sehr länderspezifisch. Mhm. Also was gegessen wird, was nicht. Ich denke, das ist ein auch, wenn man sowas anbieten würde, kämen die Leute doch, glaube ich, auch auf den Geschmack. Ja, die Frage ist, lohnt sich das in den Produktionsbatches, die sie halt machen wollen? Ne? Also, wie ich jetzt gerade sehe, also klar, wenn du jetzt eine Paprika-Chip hast in deinem Sortiment, dann weißt du auf jeden Fall, dass 58% der Menschen, die Chips kaufen, deine Paprikasorte kaufen. Ja, also wir haben heute keinen Paprika dabei. Genau. Kaufst du zum Beispiel jetzt hier, die Statistik ist auch 2018, muss ich dazu sagen. Ja, gut. Ich auch verlinkt. Jetzt in der Kräutergeschichte, also Kräuter, jetzt Rosmarin, Dill oder Petersilie, hast du insgesamt dafür nur 17%. Mhm. Das heißt also, ist dann schon eine Nische. Das heißt, wenn du dann mit deinem Highseller da auf den Markt gehst, ist, glaube ich, da der Garant, dass du da mehr Umsatz machst, glaube ich, höher als mit so einem Anführungszeichen mit der Nischensorte. Wo ich sagen muss, ja, die sind ja richtig speziell dabei. Ja. Das muss man gleich, werden wir ja gleich noch sehen. Und die sind einfach lecker. Und bezahlen, das geht schon. Ja, lass uns mal gleich hier beginnen, damit wir nicht länger. Genau. Also wir warten müssen. Das größte, also die meisten Sorten sind da, die sind von einer Firma, die heißt Wieski Ziemniaczki. Das heißt sowas wie. Das ist ein Familienname und dem seine Kartoffeln. Und daraus sind quasi Kartoffelchips entstanden. Wir haben hier von jetzt verschiedenen Sorten. Naja, das ist ja nicht die Firma. Die Firma ist ja Lawrence. Also Lawrence ist dran, aber das Brand quasi in Polen heißt so. Die Verpackung sieht auch relativ mit diesem Anführungszeichen altertümlichen Logo schon sehr traditionell aus. Ne? Also die machen marketingmäßig da relativ viel. Die Verpackung ist überall vorne dran, ist auf jeden Fall das Rohprodukt, also die Kartoffel abgebildet. Mhm. Und dann quasi die frittierte Kartoffel. Und dann auch sehr appetitlich und ich finde auch sehr gut designt die Inhaltsstoffe, die halt drin sind, beziehungsweise die Geschmacksrichtung. Mhm. Also sie haben auch wirklich an jede Geschmacksrichtung eine vollkommen angepasste Tüte. Genau. Es ist halt immer nur dieses, wie so ein Schild vorne drauf. Genau. Und dann kommt die angepasste Tüte. Genau. Das geht ja gleich los bei der ersten. Da passt ja dann auch, also wie gesagt, farblich ist das angepasst und vom Design ist das angepasst. Wir werden später ein Foto bei Instagram hochladen. Ja, dann das kann man sich da genau ansehen. Wir haben auch die Homepage von den Herstellern verlinkt. Da findet man auch nochmal die Sorten. Wir haben aber nicht alle Sorten auf den ganzen Original-Homepages gefunden. Es kann natürlich sein, dass Produkte aus dem Sortiment vielleicht gerade rausgehen oder gerade reinkommen. Wir wissen es nicht. Wir haben es vorletzte Woche im Supermarkt gekauft. Dementsprechend kann ich euch da jetzt nicht sagen, wie der aktuelle Stand ist. Ja, sind die eigentlich lange haltbar? Kannst ich guck mal gucken. Also, die sind jetzt haltbar? Nee. Ja, hier steht sogar drauf. Wyprodukowane w Polsce, also produziert in Polen, die sind jetzt zum Beispiel bis zum 14.28.23 haltbar. Also nicht so lange. Nicht so lange, ja, wenn wir es gerade erst gekauft haben, das sind gut, dann drei Monate. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie vielleicht nicht so viele Konservierungsstoffe oder sonst irgendwas mitarbeiten. Das kann natürlich sein. Das kann schon sein. Ja. Das sieht ja jetzt auch im Vergleich zu den Marktführerpackungen, wollen sie, glaube ich, irgendwie auch so den Anschein wecken, dass das Ganze ein bisschen handwerklich vielleicht auch Bio ist. Genau, ja. Also Bio ist jetzt nichts hier drauf. Nein. Aber so ein bisschen, so also ursprünglich. Sie geben sich halt so den ursprünglichen Anstrich. Genau. Und dazu wird ja passen, dass keine Konservierungsstoffe drin sind. Aber es muss ja draufstehen, was drin ist. Ich gucke gerade hier. Ich gucke mal auf diese. Nee, hier steht nichts. Gibt eine englische Übersetzung der Inhaltsstoffe. Mhm. Bla bla. Also steht nicht von Konservierungsstoffen da. Ja, ich bin gespannt. Also was wir jetzt aufmachen, ist die erste Sorte. Ist quasi Maswo i Solom. Das ist also ein Butter mit Salz. Mhm. Und mal gucken, wie gut es den Transport überlegt hatte. Wir hatten da relativ viel in eine Tüte reingeschmissen, ob die Chipsform an sich schon arg zerstört ist Glaube oder stümlich ist. Glaube nicht. Das müsste eigentlich. Riech mal rein. Riecht schon ein bisschen butterig. Riecht sehr butterig. Ja, dann schüpp mal raus. Auf jeden Fall mal zu hier. Und schön Chip mal hier rausnehmen. Sieht wirklich gut aus. Riecht auch der Einzelchip. Riecht auch gut und butterig. Mhm. Ja. Sehr butterig. Sehr butterig, ja. Also man merkt, dass das macht den Anschein, dass die, man merkt natürlich, dass die in Sonnenblumenfett gebraten worden sind, aber die Butternote kommt auf jeden Fall durch. Mhm, ja. Sehr schön eigentlich. Wie viel Butter drin ist? Ja, ich denke, es ist eine Aromageschichte. Ich glaube, es ist auch eine Aromageschichte. Weil? Da steht ja auch irgendwie Palmöl oder was. Ja, ja. Also Sonnenblumenöl nutzen. Sonnenblumenöl. Wird in günstigem Öl gebraten und die Aromastoffe kommen dann dazu. Mhm, genau. Aber schmeckt gut. Mhm. Auch nachhaltig. Ja, Buttergeschmack bleibt. Finde ich auch. Buttergeschmack bleibt auf der. Sehr schön. Genau. Kommt aus, oben steht es extra nochmal drauf, aus dem polnischen, aus polnischen Kartoffeln. Und aus mit Sonnenblumenöl werben sie auch immer vorne drauf auf der Packung. Mhm. Die haben jetzt für 100 Gramm haben die jetzt quasi 35 Gramm Fett. Ja. Das glaub ich gern. 2,2 Gramm Salz. Jetzt mal so als. Sonst was? Da Zucker dran? Ah, Zucker, ja doch. Glaube ich schon. Da genau, 1,4 Gramm Zucker. Glaube ich schon. Das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mild, süßlich. Also bei 1,4 Gramm Zucker. Es ist nicht viel auf 100 Gramm. Ja. Aber es ist Zucker dran. Ne? Ja. Aber ich finde, die riechen gut. Also ich muss nochmal eine weitere kosten. Ja, nochmal eine. Auch die Chips sind, also die Chips-Plätzchen sind ziemlich groß. Ja, ist das von der Form sehr schön dünn. Und schön dünn und auch noch nicht kaputt. Also sie haben gut gehalten. Auch merkt man, dass die Kartoffeln nicht vollständig geschält worden sind. Man sieht, dass quasi noch Kartoffelschale noch mit dran ist. Teilweise ja, aber nicht vollständig. Man merkt an manchen Stücken ja, manchen Stücken nicht. Vielleicht ist auch hier und da was abgebrochen. Also doch interessant. Sehr schön. Eine gelbe Packung, also erinnert auch an Butter. Das passt natürlich dann. Dann wärmen sie hier drauf auch noch für ihre anderen Sorten. Und polnische Geschmack ist unsere Inspiration. Naja, gut. Ja, gut. Also kann man essen. So, wir gehen zur nächsten Sorte. Die Polen essen ja gerne Dill. Auf Polnisch heißt Dill Koper oder hier in verniedlichster Form ist Koperek. Also wird ja auch sehr gerne auf Kartoffelgerichte, wird überall gerne Dill drauf gemacht. Und jetzt haben wir hier die Sorte Dill, haben wir von einer Mitreisenden empfohlen bekommen, dass sie süchtig von diesen Dill ist. Genau, und sie hat mir auch gleich noch eine Packung geschenkt. Und ich hatte nämlich erst nicht gekauft. Und ja, ich muss sagen, ich bin auf den Geschmack gekommen. Ich habe sie noch nicht probiert, ich kenne sie gar nicht. Also ich habe sie probiert. Das ist sozusagen der zweite Versuch. Und ich war sehr angetan. Ja, das ist schon ein schöner Geschmack. Ja, kann man essen. Ja, die Packung ist natürlich dann auch genau, in der Dillfarbe grün. Und wenn man dran riecht, riecht es auch so ein bisschen nach Dill, so ganz verhalten nach Dill. Doch. Oh, geschmacklich aber intensiv nach Dill. Mein lieber Schieber. Man sieht auch auf den Chips, ja, man sieht ist wohl echter Dill drauf. Weil man sieht diese Dillfasern drauf. Also scheint nicht nur Aromastoff zu sein. Da ist echt der Dill drin. Also das glaube ich. Das ist nicht nur auf der Abbildung und dann Aroma. Sondern das ist auf jeden Fall echter Dill. Da ist echter Dill drin. Die Inhaltsstoffe werden ja draufstehen. Aber? Interessant. Dill Flavor, ja gut. Dill. Flavoring, Dill, Joghurt. Joghurt ist noch dabei. Interessant. Dann musst du Fettanteil sagen. 34 ja. Gramm auf 100. Hier ja, waren etwas weniger als bei der Butter. Ja, also 1 Gramm weniger. Dann Zucker mehr, 2,5. Ja, merkt man. und Salz 2 Gramm. Mhm. Das ist ungefähr gleich. Mhm. Ja. Aber auch schöner Geschmack auch. Sehr schöner Geschmack. Sehr hell sind die Chips. Die Chips sind sehr hell, ja. Auch mit der Schale. Nee, oder sind doch hier? Nee, hier ist ein ohne Schale. Guck mal. Mhm. Die sind komplett gepeelt. Mhm. Ja, doch hier und da ein kleines Stückchen, aber wenn du mal reinguckst im Vergleich. Im Vergleich, ja. Im Vergleich sind die heller auch. Ja, und man sieht, also hier sieht man immer den Rand mit der Schale. Und hier ist selten mal an, dass du mal eine siehst. Nee, es ist nicht. Ist insgesamt heller. Und ohne diesen Rand. Ja, also interessant. Also ganz anders. Ja. Aber sehr lecker. Sehr. Auch doch nachhaltig. Mhm. Der Dillgeschmack bleibt im Mund. Also wer Dill mag, sollte das essen. Und wer jetzt sich das nicht so gut vorstellen kann, sollte das auch essen. Also ich hätte es ja auch nicht gedacht, das habe ich dir ja nicht gekauft. Mhm. Jetzt außer für uns hier. Und dann gab unsere Mitreisende mir eben so eine Tüte. Und ich war hin und weg. Also muss sagen, doch, die schmecken ganz gut. Ja, muss ich auch sagen. Wirklich schön. Natürlich ein milder Geschmack, also nicht so scharf. Wir kommen nachher noch auf scharfe. Aber das finde ich gut. Also das ist einfach ein sehr schöner, ja, jetzt nicht scharf, aber eben doch herzhafter Geschmack, den man gut essen kann. Mhm. Ja. Gut, wir machen mal weiter. Und zwar eine Sorte, die man es, glaube ich, auch in Deutschland kennt. Oder zumindest habe ich die schon mal in den Regalen wahrgenommen. Ja, die war aber nicht auf der Seite der Firma direkt vertreten. Es gab nur die Sorte mit Zwiebel. Genau. Hier ist quasi Crème fraîche und Zwiebel. Crème fraîche und Zwiebel, genau. Und da bin ich mal gespannt. Da ist auch das Design so ein bisschen angepasst an so eine Frühlingszwiebel. Also vorne sind so Frühlingszwiebeln abgebildet. Ja, da sind auch so kleine Bildchen von also gezeichneten Pflanzen. Genau, gezeichnete also Garten. Vom Design her ganz anders als die anderen. Genau. Also so ein bisschen anderes Design. Wieder zwar das Wiedererkennungsetikett vorne drauf, das ist genauso, aber der Hintergrund ist halt anders. Sieht so ein bisschen nicht aus wie so ein Hobbygarten, weil sondern da sind auch so ein paar Gartenutensilien drauf, genau. Ein Wasserhahn und so weiter. Also macht ein bisschen einen anderen Eindruck. Hier sind sie auch wieder teilweise geschält, also auch nicht wie die ersten, dass sie quasi mehr ungeschält sind. Hier sind auch wieder mehr geschälte Chips drin. Lass mal riechen. Finde ich nicht so intensiv. Nee. Also wenn man denkt, dass das ja eigentlich Zwiebel ist, wo man eigentlich einen Zwiebelgeruch wahrnehmen muss, aber es ist nicht wahrzunehmen. Ich rieche noch mal ein bisschen an den einzelnen Chips. Also hier ist auch wieder 34 Gramm Fett drin. Und 2,5 Gramm Zucker und 1,5 Gramm Salz. Also wir gehen hier gerade mit dem Salz mächtig nach unten. Mit Zucker hoch. Mhm. Ja, weil die haben auch wirklich einen sehr milden Geschmack. Man schmeckt auch irgendwie die Crème fraîche. Mhm. Und die Zwiebelnote ist ganz leicht. Mhm. Ja, primär Crème fraîche. Und zum Schluss kommt so eine leichte Frühlingszwiebelnote. Mhm. Das ist nicht so eine Gemüsezwiebel, sondern eine Frühlingszwiebel. Ja, eine Frühlingszwiebelnote, genau. Ja. Ja. Aber ganz leicht. Ja. Ganz leicht. Gut, dass wir es am Anfang gemacht haben. Wenn wir gleich die scharfen essen, würden wir das nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Also die Zwiebelnote ist wirklich sehr, sehr leicht. Aber sehr angenehm. Ja. Auch also, die sind in Polen produziert, steht hier drauf. Mhm. Aber man merkt auch, dass sie viel süßer sind. Ja, ja, ja. Aber 5 Gramm ist dann schon viel. Nee, 5 Gramm Zucker? Nee, ich habe gesagt 2,5. Ach, 2,5. Ah, das habe ich falsch verstanden. Mhm. Weil wir sind bei 1 Gramm gestartet. Ja, genau. Also ist schon ein bisschen mehr. Mhm. Mhm. Finde ich so vom Geschmack her, im Nachgeschmack finde ich sie noch gut, weil die Zwiebel noch nach durchkommt. Mhm. Ja. Aber so, wenn du beim Essen ist schnell weg. Das muss man schnell wieder nachessen. Ja, ja. Also die ersten beiden waren nachhaltiger im Geschmack. Ja. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir machen jetzt ein kleines Produktfirmenwechsel. Das heißt, wir haben uns eine Essensreihenfolge überlegt. Genau. Ja, wir haben die Essensreihenfolge nach der Schärfe. Oder nach der Intensität des Geschmacks. Ja. Und jetzt kommen wir zum Marktführer Lay's. Wir haben zweimal Marktführer Lay's. Und der hat hier, das nennt sich Max. Mhm. Max, wahrscheinlich, weil die Tüte größer ist, aber so groß. Ich glaube, vielleicht die Chips auch größer sind. Ach ja, die Chips sind vielleicht größer, genau, da müssen wir das mal aufmachen, das könnte sein. Und hier ist Deep Rig, das heißt, die haben so eine Rillenform, die Chips. Ja, Wellenschnitt, gell? Wellenschnitt, und das ist hier Oriental Salsa flavored. Ja, dann mach mal auf. Ja. Ah ja, das Max bezieht sich auf die Chips, weil das hinten nochmal erklärt. Okay. Max Taste, Max Wave, Max Crunch steht hier drauf, ist so die Werbung. Mhm. Mal die Pappen ordnungsgemäß zu öffnen. Wir schneiden die heute mit einer Schere auf. Oh ja, man sieht es auch schon. Oh, riecht aber sehr gut. Ja, riecht wirklich orientalisch. Hat, ja, oder, ja, an was erinnert mich das? Das erinnert mich an Currywurst. Genau, an Currywurst. Genau, jetzt, wie du das sagst, ja. Ja, also. Von der Röstung her, glaube ich, etwas dunkler. Oder es kann natürlich auch sein, dass es durchs Gewürz ist, dass es natürlich dadurch ein bisschen dunkler erscheint. Und sie sind halt in so einer Wellenform geschnitten. Und riechen sehr intensiv. Sehr crunchy. Sehr crunchy. Das war bei den anderen nicht so. Oh ja. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass mir durch den Kopf geht, dass man das crunchy nennen muss. 32 Gramm Fett. Um 2,4 Gramm Zucker. Ja, viel. Und Salz? Salz, Moment, wo steht das hier? Salz, 1,7 Gramm. Man merkt sie im Ambiss sind sie auch wirklich dicker. Man merkt sie, also sind auch, die Scheiben müssen dicker sein. Mhm. Die anderen waren bedeutend dünner. Das heißt, man hat, wenn man so eine zu sich nimmt, auf jeden Fall mehr im Mund. Das merkt man. Wie viel Gramm sind die Packung? Warte mal, das waren hier. Steht irgendwo drauf, bestimmt drauf. Nochmal. Wie viel Gramm hier drin sind? Oder habe ich das gerade abgeschnitten? Ja, finde ich, kann man sich gut dran gewöhnen. Ja, tatsächlich. Doch, die schmecken gut. Die schmecken wirklich gut. Also ich bin positiv überrascht. Sehr angetan. Sehr angetan. Ob das jetzt wirklich orientalisch ist? Ja. Dafür sind wir zu einfach. Ja. Eine Curry-Note ist drin. Ja. Und eine Paprika-Note ist drin. Ja, die, also wenn man jetzt sagt, oh, habt ihr denn keine Paprika-Chips, könnte man die unter Umständen noch als süßliche Paprika-Chips durchgehen lassen. Aber so richtig im Nachgeschmack, finde ich schon, kommt so ein bisschen der orientalische Flavor raus. Aber so im Ambiss sind die mir zu arg Currysoße. Mhm. Also. Es wirklich erinnert total an Curry. Mhm. Also ich hatte auch nachgedacht, das ist ein ganz bekannter Geschmack. Und dann sagtest du Curry. Ja klar, Curry. Also jetzt nicht Thai-Curry oder so, sondern Currysoße. Bei der Currywurst. Bei der Currywurst, ja. Ja, aber ich finde die gut. Also auch vom Gesamtbild, vom Geschmack her sind dick. Also da hat man was im Mund. Da muss man nicht gleich immer sich eine ganze Handvoll in den Rachen schieben, sondern mit so zwei, drei hat man doch ein ganz gutes Mundgefühl. Wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, also ich würde sagen, bisher hatten wir ja die vegetarischen. Also vegan sind die, glaube ich, alle nicht. Also die erste natürlich nicht wegen der Butter. Bei den anderen weiß ich es nicht genau. Aber ich glaube nicht, dass die vegan sind. Nee, glaube ich auch nicht. Aber vegetarisch. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einer mit, zu einer Sorte mit Speck-Aroma. Genau. Mit Kurkuma. Yen Zonka. Genau, wir sind jetzt wieder beim ursprünglichen Brand, was wir gerade vorhin schon hatten. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt, kommen jetzt geschmacklich hoffentlich etwas in die intensivere Richtung. Mhm. Ich öffne mal die Packung. Ja, jetzt kommen wir mit Sicherheit in die intensive Richtung. Ah, sehen auch farblich bedeutend röter aus, als die vorhergehenden. Ja, sehr rot. Erstmal dran riechen. Mhm. Oh ja, man riecht den Fleisch, das Fleisch, den Speck riecht man, wenn man dran riecht. Einzelnen Chip riechen. Also 34 auch. Gramm Fett, 3,1 Gramm Zucker und 2,5 Gramm Salz. Bin ich mal gespannt. Wie viel Zucker? 2,5 Gramm. Ey, Quatsch. Zucker, 3,1. Ja, sehr viel mehr Zucker, sehr viel mehr Salz. Mhm. Dass sehr viel mehr Salz drin ist, merkt man gar nicht. Aber mehr Zucker, das merkt man. Tja, ja, so ein bisschen Barbecue-Aroma. Ja, das ist so ein bisschen, geräucherter Speck. Naja. Speck. Genau, geräucherter Speck und genauso schmeckt es, finde ich auch. Geräucherter Speck. Ganz genau. Auch im Nachgeschmack wirklich ein sehr schöner Raucharoma. Ein sehr schöner Speckgeschmack. Bacon Powder ist dabei, aber vergleichsweise ganz wenig, weniger als Zucker. Und Smoke Flavor. Genau. Also geräuchert, ja. Also, die kommen, da habe ich sehr nah an unseren deutschen Kartoffelchips-Geschmack dran. Ja, ja. Auch hier komplett geschält. Das sind jetzt auch keine, wo keine Schalen dran sind. Ja. Also die sind auch komplett geschält. Auch die Plättchenform ist vergleichbar wie die anderen. Also scheinbar ist es, kommen die gleichen aus der gleichen Maschine. Ja. So, jetzt geht's. Jetzt haben wir was ganz Spezielles. Genau. Heißt Kochu Drvala. Genau. Drvala, kann ich das aus Deutschland nicht so gut aussprechen, musst du aussprechen. Und das heißt Kochu Drvala, ne? Ja, genau. Das heißt Holzfällertopf. Genau, der Holzfällertopf. Kannte ich vorher auch nicht. Man sieht auch auf der Packung sind so ein paar Holzstämme drauf und ein paar Holz, ein paar Bäume. Und vorne drauf ist so eine Art gusseiserner Topf abgebildet, wo halt so ein Gulasch-ähnliche Kessel, genau, so ein Kessel, genau. Holzfäller-Kessel heißt es, sage ich, Kochu. Genau, wo so ein Gulasch-ähnliches, so ein Gulasch-ähnlicher Suppe drin ist. Hier abgebildet sieht man ganz gut Paprika, Petersilie, Mais und halt Fleisch. Mhm. Und vorne drauf, oft ist da noch so nebendran liegen so zwei Scheiben, gebratener Speck. Ja, die sind wiederum sehr hell und auch teilweise geschält. Mhm. Ich finde, es riecht gar nicht so intensiv. Riecht gar nicht intensiv, aber total mild. Also, kann man gar nicht so richtig, also könnte jetzt auch reiner Salz Geschmack sein. Also, so riecht nach Kartoffelchips eigentlich sonst. Genau, guck ich mal, wie die so schmecken. Ah. Ja. Ja. So ein ganz dezenter Eintopfgeschmack. Eintopfgeschmack kommt durch. Und ein bisschen Bacon auch zum Schluss. Ja, ist auch Bacon Powder wieder dran. Auch wieder Smoke Flavoring. Also die sanfte Version von denen gerade. Ja. Hätte ich jetzt aber anders geschätzt. 1,7 Gramm Salz. Mhm. 2,1 Gramm Zucker, ja. Also, ja. Interessanter Geschmack irgendwie. Aber ja, das ist so. Ich finde es auch, das ist. Das kennt man nicht. Kennt man nicht, ja. Also, aber es kommt doch einem so bekannt vor. Ich muss auch noch mal zugreifen. Ja, so mild. Wenn so flavored, also dieser Bacon, geräucherte Bacon-Geschmack zu intensiv ist und so ein paar Fruchtnoten drin haben, also hier ist so ein bisschen milde Paprika mit dabei. Ja. Also was auf jeden Fall was Gemüsiges. Ja, Gemüsiges, das stimmt. Es ist gemüsig, aber es hat halt diese Rauchnote. Genau, diese Rauchnote. Der ist, glaube ich, ganz gut damit bedient. Also der hat nicht so intensive Raucharomen oder Baconaromen haben möchte. Ja, das ist jetzt nicht so intensiv. Das ist sehr dezent. Also man könnte fast sagen, die vegetarische Variante. Na gut, es ist allerdings Speck auch wohl dabei. In geringen Mengen. Aber sehr, also die Rauchnote ist da, aber ganz leicht. Aber ganz dezent. Kann ich mir aber gut so. Sagen wir jetzt auch mal zum Bier oder so, kann man das, glaube ich, ganz gut essen. Ich glaube es auch, weil die nicht zu viel Eigengeschmack mitbringen, aber schon geschmacklich präsent sind. Ja, sind geschmacklich präsent und auch nachhaltig. Also ich merke die Rauchnote noch. Ja. Ich mag auch diese Gemüsenote noch im Mund. Das ist gut, da ist eben nicht nur einfach dieser Fleischgeschmack, sondern noch diese Gemüsenote dabei. Dadurch auch so eine gewisse Frische. Ja, ja. Also das kommt ja auch dazu. Es ist ja irgendwie nochmal so ein bisschen komplexerer Geschmack. Durch diese Gemüsenote. Finde ich ganz toll eigentlich. Ich finde auch, das macht da einen guten Eindruck. Ein Gemüse, also Aroma dabei. Ja, Paprika-Extrakt. Ja, kann daran liegen. Zwiebeln ist auch dabei. Ja. Also interessant. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Es kommt eine Sorte Chips, die müssen wir immer unseren Freund mitbringen. Ja, dabei ist es gar nicht polnisch, sondern der Marktführer. Genau, der Marktführer wieder. Lays, ja. Strong steht auch drauf. Genau. Und ich habe sie ja auch beim Żabka irgendwie eines Abends noch gekauft. Und ich muss sagen, lohnt. Ist absolutes Suchtpotenzial. Also die Geschmacksrichtung ist Käse und Jalapeno. Genau. Und zwei riecht's. Genau, es riecht. Ich finde, es riecht sehr. Sehr mild, so nach einer leichten Jalapeno-Käsenote. Das sind Riffelchips diesmal. Mhm. Und du sagst, du wolltest noch was sagen? Ich wollte sagen, zwei Sorten. Es gibt Käse die mit der grünen Chilischote drauf und die mit der roten Chilischote drauf. Aha. Und beide müssen wir unseren Freunden mal mitbringen. Wusstest du gar nicht, dass es noch in Rot gibt? Ja, gibt es noch in Rot. Also hier steht auch drauf, es ist ja gar nicht Jalapeno, ist Cayenne-Flavor. Cayenne-Flavor, genau. Aber der ist wirklich sehr scharf, also ich habe es ja schon mal gegessen. Genau, obendrauf steht auch so eine Skala ist da, der rote Bereich ist Diabolical Hot steht drauf. Und es ist halt Cheese und Cayenne-Flavored auch gemacht und Riffelchips und genau. Greife ich mal zu. Salz- und Zuckergehalt. Oh ja. Sehr scharf. Holala. Oh. Also, dass es das nochmal in schärfer gibt. Wow. Also, 100 Gramm Fett, 32 Gramm. Mhm. Dann Zucker, 1,9 Gramm. Und Salz, 1,6 Gramm. Das geht. Holala, die sind aber schon ziemlich scharf. Mhm. Also wirklich scharf. Die sind scharf. Da gar kenne ich Leute, die könnten die nicht essen. Mhm. Weil zu scharf. Das ist wirklich scharf. Oh. Keine Anfängerchips. Mhm. Das sind auch so eine. Auch so Gesundheitsangaben vorne drauf in so einer Ampelform. Wo man gleich sieht, schlimmste Klasse. Mhm. Nicht essen. Aber wirklich, die machen wirklich Lust auf mehr. Die machen wirklich noch mehr. Obwohl die so brennen. Auch im Nachgang, wenn man aufhört zu essen, wird der ganze Mundraum mit wirklich. Also, man merkt, Speichelproduktion ist angeregt. Ja. Dann will man Nase mehr. Ist frei. Dann will man mehr. Der Käsegeschmack ist am Anfang und am Ende da. Mhm. Aber der Cayenne-Pfeffer-Geschmack ist wirklich sehr, sehr dominant. Mhm. Sehr interessant. Also auch der Chili-Geschmack oder Cayenne-Geschmack wird ja nochmal durch den Käse ein bisschen gepuffert. Mhm. Und trotzdem ist es sehr intensiv. Die Scheiben sind auch etwas dicker, merkt man auch. Mhm. Vom Mundgefühl her. Mhm. Nicht so dick wie bei den Macs, aber auch etwas dick. Und diese Riffelform macht auch das auf der Zunge so ein bisschen interessanter. Ja. Und man will trinken, also schärfer, aber trinken ist keine gute Idee. Ja. Die Schärfe geht davon nicht weg. Genau. Oder gleich noch ein paar Dillchips hinterher schieben, damit sich das ausgleicht. Neutralisiert, ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Also, was ist denn jetzt dein Favorit? Also, ich muss sagen, ich habe die Dill ja nicht probiert. Ich finde die Dill gut. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Was ich ein bisschen enttäuscht bin, ist diese Sour Cream und Frühlingszwiebel. Ja. Die sind zu mild. Mhm. Mhm. Dann auch der Förster-Topf oder wie? Förster-Topf. Die fand ich jetzt auch zu mild, aber dafür im Gegensatz die mit dem Speck den Geräucherten wirklich auch sehr, sehr gut. Die Max fand ich interessant, weil die wirklich so dick sind. Das macht im Mund ein ganz anderes Gefühl aus. Mhm. Das stimmt. Die Butter-Salz. Die sind halt wirklich sehr mild, aber ja, relativ unspektakulär. Mhm. Und die Strong mit Cayenne und Käse, die sind ja wirklich die brennen. Also die sind geschmacklich auch gut, also wirklich sehr gut, aber die brennen auch wirklich. Also es ist wirklich Chips für Fortgeschrittene. Mhm. Ja, jetzt hast du alles nochmal zusammengefasst, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, welches deine Lieblingschips sind. Ich glaube, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, welche Packung würde ich mit nach Hause nehmen? Ich glaube, ich würde mitnehmen die Max. Mhm. Ja, kann weil ich nachvollziehen. Weil ich die vom Mundgefühl am besten finde. Ja. Und glaube ich, an zweitbesten vom Geschmack her rein, finde ich die Dillchips am besten. Ja. Ja, muss auch sagen. Also die Dillchips sind toll. Also ich finde diese ganz scharfen kann man auch mal essen. Ja. Aber es soll ja ein bisschen auch, also wenn es jetzt auch um das Landestypische geht, würde ich nochmal von den ersten probieren. Ja, eindeutig die Dillchips. Würde ich auch sagen, mein Favorit. Weil die was typisches Polnisches sind, meinst du? Ja, angeblich gibt es sie ja hier auch, aber typisch Polnisch. Und die haben was. Also auf jeden Fall mein Platz 1. Und diese, das ist aber natürlich nicht Polnisch, sondern der Marktführer. Diese großen, ja. Haben auch was. Vor allen Dingen dieser Curry-Geschmack. Das ist schon lecker. Der ist gut, gell? Mhm. Ja, aber Favorit ist Dill. Und dann vielleicht auch die Scharfen. Wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, welche nehme ich mit, dann würde ich Dill, die Scharfen, aber ich überlasse dir natürlich die Dill-Chips. Und vielleicht tatsächlich die Butterchips. Mhm. Also die Butterchips als Gegengewicht gegen die Scharfen. Ja, das stimmt. Das ist auch lecker. Also ich kann mir gut vorstellen, diese Butternoten, das kommt auch gut so im Kontrast, wenn man jetzt irgendeinen Wein trinkt oder so. Genau, ich glaube, zum Bier würde ich die nicht nehmen. Da wären sie, das wäre zu zart, dieser Buttergeschmack. Mhm. Aber zum Wein oder zu einem Whisky oder so oder zu einem Rum, ja, glaube ich, kann das ganz gut passen. Mhm, da wird das gut passen. Mhm. Ja, muss ich sagen. Also das war auf jeden Fall, also die Butterchips waren eine Entdeckung. Diese Chips kannte ich ja schon. Aber das sind, glaube ich, die Top-Sorten. Und ich muss auch sagen, diese Zwiebel Crème Fraîche, das war zu... Das war zu schwach, oder? War zu schwach, ja. Genau. Und letztlich auch diese Holzfäller-Dinger, ja, könnte man vielleicht auch zum Wein oder so. Aber ja, nee, das ist jetzt nicht so was Besonderes. Mhm. Und bei Dill und Butter muss ich schon sagen, das war was Besonderes. Ja. Da ist was Besonderes. Und die superscharfen kann man mal essen. Da ist eben das Besondere die Schärfe. Das ist jetzt nicht so das Besondere, dass es polnische Chips gibt, denn wenn die vom Marktführer sind, müsste es die eigentlich auch hier geben. Und das würde ja passen, weil Paprika ja hier die Beigabe der Wahl ist. Ja. Und dann würde man ja auch mal diese Cayenne-Varianten machen. Also ich glaube sogar, dass diese letzten Chili Cheese Cayenne Cheese oder Cheese und Cayenne, die finde ich vom Geschmack her, würde ich die gar nicht nach Polen verorten, sondern sagen, das ist eher was man auch hier haben kann. Mhm. Du meinst also, ich glaube auch Dill-Zielgruppe, glaube ich, in Deutschland schwierig. Das glaube ich, keiner assoziiert in Deutschland Chips mit Dill. Ja, finde ich auch. Jetzt dieser Holzfäller-Topf kennt halt auch keiner. Das ist, ja, glaube ich. Das war auch jetzt so dezent. Ja. Das muss man dann, glaube ich, anders machen. Mhm. Da muss man dann geschmacksintensiver sein. Mhm. Bei diesen geräucherten Schinken, da gibt es doch diese, wie heißen die eigentlich? Ich glaube, heißt nicht Schweineöhrchen oder so, gibt es doch auch so als Chipsform, als Klammergebäck. Mhm. Das ist, glaube ich, würde ich da eher da drin verorten, als Chipsform, das so zu pressen. Okay. Ja. Gibt es in Deutschland Alternativen? Die dicken Lay's Max ist, glaube ich, auch mal was Besonderes, weil man dann ein anderes Mundgefühl mal hat. Ja. Und der Geschmack kommt der Currywurst. Würde auch super zum Bier passen. Ja. Also, ich glaube, wenn man jetzt Chips zum Bier haben will, dann würde ich auf jeden Fall diese Max empfehlen. Ja. auch wenn da Oriental jetzt draufsteht, aber das schmeckt eben so ein bisschen Currywurst-ähnlich, das passt einfach zum Bier. Ja. Und die Barbecue, diese mit dem Speck werden auch zum Bier passen. Ja. Nur, die sind eben hier doch sehr dezent. Ja. Während zum Beispiel der Dill-Geschmack gar nicht dezent ist, sondern es ist richtig viel Dill. Ja, ja. Deshalb vielleicht auch als Warnung, wenn jetzt jemand denkt, ach, könnte ich mal ausprobieren, also kann man dann vielleicht auch daneben liegen, wenn man dann plötzlich feststellt, ach, Dill ist doch nicht so meins, weil da der Dill-Geschmack wirklich sehr dominant ist. Ja. Ist. Ja. Also von daher, aber ich denke, die Butterchips, die wir ganz zu Anfang hatten, das ist auch was für jedermann. Mhm. Das ist dezent, das ist irgendwie lecker und ja. Guter Begleiter für diverse Getränke. Ja. Gut, na, da haben wir doch einen schönen Überblick. Ja. Also wie gesagt, wenn man was mitbringen will aus Polen, Chips sollten nicht fehlen. Genau. Senf und Chips haben wir ja nun auch schon bearbeitet. Was haben wir noch in der Pipeline? Wir haben noch ein bisschen noch Bierprodukte. Ja, Bierprodukte, genau. Und? Alkoholfreies Bier. Ja, und Wein. Ach ja, richtig. Wir haben ja noch den polnischen Wein. Oh, da freue ich mich natürlich sehr drauf, weil Polen nicht das erste Land ist, an das man bei Wein denkt. Ja. Und wir haben tatsächlich Wein, der wirklich aus Polen ist und dort gewachsen ist. Und ich weiß nicht, wie alt diese Tradition ist. Aber klimatisch ist das, glaube ich, eine Sache, die jetzt erst interessant wird. Ich glaube es auch. Denn, also, ich hatte vorher auch noch nie von polnischem Wein gehört. Mhm. Aber gut, es ist natürlich nicht weit, also in Mähren und so, da gibt es natürlich viel Wein. Ja. Aber ist dann doch noch mal ein bisschen südlich dahin. Mhm. Dazwischen ist es noch die Tatra und so. Ja. Und nördlich der Tatra Wein, also, hätte ich für schwierig gehalten, aber wir haben dort einige Flaschen gesehen. Ja. Wir haben auch nicht alle kaufen können. Nee. Also es ist dann doch eine größere Auswahl, als man so denkt. Eine ist uns auch schon hops gegangen. Ja. Ja. Und wir hatten ein bisschen Glasbruch. Ja, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf den polnischen Wein. Das ist bestimmt ein interessanter Aspekt. Mhm. Wahrscheinlich sind wir dann noch die Ersten, die den polnischen Wein berichten. Ja. Also man darf gespannt sein. Da ist ein bisschen was drin in unserem Fundus. Ja, sehr schön. Gut, dann erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja. Und bleibt uns treu und bis bald. Ja, also danke, tschüss.